Ja, mein Edelstein, mein ganz allein, mach mit mir, was du willst, ich bin dein, du sollst sein. Wahnsinn, wie du bist, wie du dich mit mir gibst, wenn ich deinen Namen lieb und du sagst, ich liebe dich. Wie du mich küsst, so unglaublich sanft, Baby, komm, schäme dich nicht, komm, zeig mir, was du kannst.